Rocky, Rocky, Roll, huh? Boom. Nein. Zum 100. Male die dunkle Triade. Ja, was muss, ne? Nochmal ist ja auch kein Problem. Das ist die allerfeinste Sünden. Für das Jodeln und das Karma. Außer, ich glaub, die Tür steht hier. Übelst lang, das ist scheiße. Ah, da kommt schon noch was ans Ding. Boom, boom, der Mal. Das ist die. Boom, boom, boom. Das ist die dunkle Triade zum 100. Male. Stunde und Tage, die dunkle Triade. Wunden und Male, Funken und Nadeln. Du bist immer wie ein Imker, du hast Hummeln immer Wagen. Bei mir sammeln sich Sterne, als wär ich Plejaden. Das Einzigste, was du sammelst, ist ein Playmobil-Wagen. Es ist die dunkle Triade, zeigt mir Wegpunkte auf den verschlungenen Pfaden. Ich gehe unter und atme die dunkle Triade, der bittere Nachgeschmack. Wenn die Situation nicht passt, du hältst die Fresse und bist schwach oder ballst deine Faust zu einem richtigen Schlag, weil es sonst keinen Sinn macht, in den Spiegel zu blicken. Die dunkle Triade, werde munter und schlafe, hab hunderte verhungerte Fragen. Mavericks, Josh meint El Capitane, wie ein Wolf auf dem Schafel, aggressiv verschlagen. Die dunkle Triade unter buntesten Farben, unter gesunden Zutaten, unter Kunst und gemalten farbigen Staub, unter muntermachendem Schlafen, zu dem Tagesablauf unter Hundstage, dunkle Triade. Ton ein, Ton Ausgabe unter den Rissen der Fassade, verdammtes Kalttauer, schwarz-graues Mauerwerk aus groben Steinen, der dunkle Dreiklang, wenn ein kalter Schauer unter deine Haut fährt. Johannes Krautraut, hemmungslos, der Tausch ist dein Ausflug ohne Rettungsboot. Heute kann ich nett sein, doch morgen bin ich ein Skorpion. Und ich weiß, wie sich Angst anfühlt, wie sich die Eisenstange in der Hand anfühlt. Wenn die zwei Seiten einer Mühle, einer Münze, meine Zweifel, meine Wünsche, Gezeiten an der Küste, vernünftigste Ausdrücke oder künstlichste Ausbrüche. Und die Schaulüsternden können sich Bauchmietzeln in ihren Laufgittern unter Schaukelstühlen. Sie haben ein schaukloses Fenster, großes auf dem Flatscreen, während die Kinder in den Bett neben Skeletten auf Meth liegen. Rest in peace, Lemmy, rest in power, wir spielen deine Musik. Ja, rest in Lemmy, rest in power, laut und mit Trauer. Die dunkle Triade. Verwunschene Farben hab ich hier in meiner Grauzone, ey. Das ist schon Strick, mit was man alles malt. Ein und ein Ausatmen. Tja. Dieses mulmig flaue Gefühl im Magen. Ich hab Leute verkraut, ich hab die Leute geschlagen. Der Grund liegt auf der Hand, wie die Penner, die schlafen. Gehst du dahin, gehst du hierhin, gehst du dahin, gehst du hin, überall sind sie alle gleich, oder? Überall gibt's Gauner, überall gibt's freundliche Leute, man kann mit jedem mal quatschen, aber im Endeffekt ist es doch hier genau dasselbe wie woanders. Ich war schon alleine genommen, ey. Ich habe keine Moral. Und Teile eines dunklen Dreiklangs, eines dunklen Triaden. Ich bin nur dann emotional, wenn ich davon etwas habe. Bin kein Ausbund an Persönlichkeit, ein narzisstisches Stück seltene Scheiße. Bring meine Freude in Verlegenheit, wenn ich Regeln überschreite. Doch insgeheim sind zwei von drei neidisch, wenn ich mach anstatt zu zweifeln. Deswegen und weil nutzt man Streit als Gelegenheit. Zwischen Beef und Peace herrscht Beavis. Und er ist so alt wie die Sage von Siegfried. Es ist Nacht, es gefriert an der Striekes. Ruhig und ich suche Frieden im Beat und blicke zu den Sternen empor. Yeah, die dunkle Triade besiegt, doch der Krieg steht bevor. Ich schau zu 246, was ihr Orion nennt. Was ihr Orion nennt. inspiriert. Was man aus gestern und heute das Morgen erkennt, nicht für die Welt, sondern für sich als Mensch, musst du dich verdammt, verdammt nochmal, hey, entscheiden. Willst du Schwanz sein oder Scheide, schwarz oder weiß, Prinz wie oder Kreis 3141 und so weiter, schlage ich die Uhr und die Zeit inklusive der Zeiger. Mein Feind ist nicht die Zeit, die Schnellreise, mein Feind ist die Definition der Zellteilung. Schnellreisepunkt, Kirschberg, Mauern aus Feldsteinen, kürzer Schlösser aus seltenen Erden, schlafende Hunde, die das Bellen verlernten. Doch ich schlage an, wenn es Zeit ist, wie der Schnellreisepunkt an dem steinernen Kreuz, die Kirchenuhr bei Pflicht, ich bin wieder zu Hause. Ich war wieder mal fleißig, jetzt ist es 10 nach 30. Jetzt geht's an den Beat und danach ans Timing, damit es sich bereinigt. Ja, die dunkle Triade zum 100. Male. Zwischen Kuppeln und Strahlen. Stunden und Tage, die dunkle Triade, Wunden und Male. Triviale Fraktale und die Mandelbrotmenge. Funken und Nadeln. Hummeln und Karpfen. Alles um mich herum hier. Die dunkle Triade. Punkte in das Wasser.